Am 6. August gab ein Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: In ihrer angeblichen Festrede vom 15. August sprach die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye vom Selbstgefühl unter einem zweiten Sprung und offenbarte dabei die Absicht dazu, weiterhin die landesverräterischen Politiken zu verfolgen, die die verschiedenen Kreise Südkoreas kritisieren. Außerdem rechtfertigte sie in ihrer langen Rede ihre proamerikanischen landesverräterischen Taten, einschließlich des Beschlusses zur Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea. Hierbei erregte es großen Zorn, dass die Landesverräterin, die nach der Konfrontation mit den Landsleuten verrückt ist, wie erwartet, wiederum böse Worte über die D-Völker sagte und sich dabei ekelhaft benahm. Sie sprach, dass die Atomwaffenentwicklung durch den Norden nicht zu erlauben sei und dass diese gestoppt werden solle. Diesmalige Festrede von Park Geun-hye ist von unverschämten Sophistereien durchdrungen, die es zum Ziel haben, ihr Verbrechen zu verbergen, durch eine korrupte und unfähige landesverräterische Herrschaft Südkorea in eine gesetzlose Menschenhöhle mit beispiellosen Wirrnissen und Konflikten verwandelt und die Nord-Süd-Beziehungen in eine Katastrophe getrieben zu haben. Auch zurzeit schleppen die USA in Südkorea und dessen Umgebung ihre nuklearen Angriffsmittel wie die strategischen Atombomber und Atom-U-Boote ein, um die D-Völker militärisch zu erdrosseln und lauern auf die Gelegenheit auf einen Präventivschlag. Ab kommendem 22. August wollen sie in allen Gebieten Südkoreas die gemeinsame Militärübung Ulti Freedom Guardian, eine groß angelegte Kriegsübung gegen den Norden, durchführen. Park Geun-hye bezeichnete die THAAD-Stationierung, die im In- und Ausland hart verurteilt wird, als eine Selbstschutzmaßnahme und versuchte, sich damit herauszureden. Doch sie soll Bescheid wissen, dass sich niemand durch eine Drahtpuppe, die ohne Erlaubnis der USA nichts machen kann, betrügen lassen würde. Park Geun-hye, die das ganze Südkorea in eine Tundra von Demokratie, Menschenrechten und Volksleben verwandelt hat, verleumdet böswillig die D-Völker, die durch die Durchsetzung der Priorität der Volksmassen alle Träume und Ideale des Volkes zur Blüte bringt. Das sind bloß dumme Worte einer Psychopathin. Unzulässig ist es, dass Park Geun-hye ganz böse sprach, dass man für den Frieden der Koreanischen Halbinsel und die Zukunft der Nation die Angst beseitigen solle und dabei ihren dummen Traum von der Einverleibung des Nordens durch den Süden offenbarte. Sie sagte noch arrogant, dass man sich gemeinsam für die Einleitung der Ära der Vereinigung einsetzen solle, was sie im Sinne habe. Wenn man die Landesverräter wie Park Geun-hye duldet, werden das Unglück und das Leiden der südkoreanischen Bevölkerung noch größer und können alle Landsleute der Atomkriegskatastrophe nicht entgehen. Aber wenn man die äußeren Kräfte und die proamerikanischen und projapanischen Landesverräter baldigst begraben, können die vollständige Befreiung und die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes schnellst verwirklicht werden. Das ist die Schlussfolgerung, die man wiederum ziehen kann. Je hartnäckiger Park Geun-hye versucht, mit bösen Sophistereien und unbesonnener Konfrontationshetze dem Untergang zu entgehen, desto schneller wird sie unter Verfluchung und Verurteilung durch alle Landsleute ein elendes Schicksal erleben. Das soll sie genau wissen.